Erster, der Herr sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter, er sagte, du Menschensohn, erzähle dem Volk Israel ein Rätsel und ein Gleichnis, um ihnen eine Lehre zu geben. Dritter, sage ihnen, ein großer Adler mit riesigen, bunten Flügeln kam zum Libanon und nahm die Spitze einer hohen Zeder mit. Vierter, er riss den obersten Zweig ab und brachte ihn in ein Land voller Händler, wo er ihn in eine Stadt der Kaufleute setzte. Fünfter, danach nahm er einen Samen aus dem Land und pflanzte ihn in ein fruchtbares Feld an viel Wasser, damit er wie eine Weide wachsen konnte. Sechster, der Same wuchs und wurde zu einem niedrigen Weinstock, dessen Zweige sich dem Adler zuwandten, während die Wurzeln fest im Boden blieben. Siebter, es gab aber noch einen zweiten großen Adler, weshalb der Weinstock seine Wurzeln und Zweige nun zu diesem neuen Adler streckte, um von ihm Wasser zu bekommen. Achter, dabei war der Weinstock bereits auf gutem Boden an reichlichem Wasser gepflanzt worden, damit er prächtige Zweige und Früchte tragen konnte. Neunter, frage sie nun, wird dieser Weinstock Erfolg haben? Wird der erste Adler ihn nicht ausreißen und seine Früchte vernichten, so dass er völlig vertrocknet? Zehnter, obwohl er gepflanzt ist, wird er verdorren, sobald der heiße Ostwind ihn trifft, selbst wenn er an einem guten Platz steht. Elf. Danach sprach der Herr wieder zu mir und erklärte mir die Bedeutung dieser Geschichte. Zwölfter, frage das ungehorsame Volk, ob sie verstehen, dass der König von Babylon nach Jerusalem kam, um den König und die Beamten gefangen zu nehmen. Dreizehnter, er wählte einen Nachfolger aus der königlichen Familie aus und schloss mit ihm einen Vertrag, während er die mächtigen Männer des Landes wegführte. Vierzehnter, dies geschah, damit das Königreich schwach blieb und den Vertrag hielt, anstatt sich gegen Babylon aufzulehnen. Fünfzehnter, doch der neue König wurde untreu und schickte Boten nach Ägypten, weil er von dort Pferde und Soldaten für einen Aufstand wollte. 16. Gott schwört, dass dieser König in Babylon sterben wird, weil er seinen Eid gebrochen und den Vertrag mit dem babylonischen König missachtet hat. 17. Selbst der Pharao wird ihm mit seinem großen Heer nicht helfen können, wenn die Feinde Belagerungswelle bauen, um viele Menschen zu töten. 18. Weil er sein Versprechen gebrochen hat, obwohl er es mit einem Handschlag bestätigt hatte, wird er seiner Strafe nicht entkommen. 19. Darum sagt Gott, ich werde ihn persönlich bestrafen, da er den Eid und den Vertrag, die vor mir geschlossen wurden, verletzt hat. 20. Ich werde ihn wie in einem Netz fangen und nach Babylon bringen, um ihn dort für seine Treulosigkeit vor Gericht zu stellen. 21. Seine besten Soldaten werden im Kampf fallen und die Überlebenden werden in alle Winde zerstreut werden, damit ihr erkennt, dass ich dies angekündigt habe. 22. Gott verspricht jedoch, dass er selbst einen zarten Zweig von der hohen Zeder nehmen und ihn auf einen sehr hohen Berg pflanzen wird. 23. Auf dem hohen Berg Israels wird dieser Zweig wachsen, bis er eine prächtige Zeder wird, in der viele Vögel Schutz und Schatten finden. 24. Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass ich den hohen Baum niedrig mache und den vertrockneten Baum wieder zum Blühen bringe.